Hallo und ein herzliches Willkommen zum Review-Podcast von Nacht 1. Ich war gar nicht zu sehen, aber es ist auch ein ungewohntes Setup hier mit Live-Publikum, Julian. Heute reden wir über die erste Nacht vom 16 Karat Gold. Ja, ich würde dir sagen, schön, dass wir hier sind, aber so ein Bettchen wäre auch in Ordnung, ne? Ja, so langsam könnte ich auch ins Bett. Wir haben jetzt, ich habe gar keine Uhr um. 0:34. 0:34. Danke, Claudio. Danke, Ben. Damit. Ja, möchtest du auch unser Live-Publikum hier mal gebührend vorstellen? Nee, eigentlich nicht. Nee, okay, alles klar. Jetzt sitzt eigentlich schon ziemlich ab. So. Ja, ihr seht schon, Professionalität wird auch heute nicht groß geschrieben. Also alles wie immer. Alles wie immer bei den Westside-Stories. Nein, ihr müsst euch ja nichts gewöhnen. Ja, wir reden kurz über Nacht 1 und erstes Match war ein Alternate Four-Way mit Julian. Wie war dein Eindruck vom Match? Ja, der Weg zur Halle war super. Mhm. Es war schon ein bisschen dunkel, aber wir waren zu viert, deswegen war es ganz angenehm, diesen Weg zu bestreiten. Wir wurden auf dem Weg, ich vermute von Cannabis konsumierenden Leuten, halb angerempelt. Ein Auto von hinten und eins von vorne auf den Weg. Ganz kurz. Ja. Halb angerempelt, wie kann ich mir das vorstellen? Die waren auf der anderen Straßenseite. Danke, Claudio. Das verstehe ich nicht. Aber gut, ja, du hast es verpasst, um es zusammenzufassen. Das ist korrekt. Ja. Und das, leider, obwohl ja. CSI dabei war. Ja, ich bin immer noch sehr enttäuscht, aber ich hatte zumindest die Chance, kurz mit Nordino gerade ein Gespräch zu führen. Und ein T-Shirt zu kaufen. Und ein T-Shirt von ihm zu kaufen für 25 Euro. Ein wunderschönes CSI-T-Shirt. Kann ich nur empfehlen. Claudio ist sehr eifersüchtig. Ich sehe es an seinem Blick. Jetzt bin ich mehr Italiener als er. Tja. Ja, aber ich kann sagen, auch wenn ich es nochmal nachlesen muss. Mucho gracias. Luca De Leone hat nicht gewonnen, denn er stand im Alternate Four-Way genauso wie Ramboy, Starboy, Charlie und Jay Joshua. Letztgenannter konnte dann auch gewinnen. Ich war sehr überrascht, wie over Rambo einfach war. Das ist echt verrückt. Die Halle ist sowas von abgegangen. Du hast es nicht mitbekommen, aber... Ich habe es ja schon oft genug mitbekommen, als Rambo hier war. Unter anderem auch mit Mittehan, der sehr untergegangen ist neben ihm. Reaktionstechnisch. Ja. Nee, Rambo kommt generell gut an, was mich immer wieder überrascht, aber auch ein bisschen freut, muss ich sagen. Ja, den werden wir bestimmt im weiteren Verlauf des Wochenendes dann auch noch sehen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, da wird das Dach der Halle dann noch einmal wegfliegen. Wir gehen rein ins Turnier. Peter Tiani gegen Ares, der größte Experte, den wir hier im Team haben. Benjamin Jung hat es vorher gesagt, das wird der Opener des Abends. Er sollte recht behalten. Und Peter Tiani gewann. Für dich der richtige Opener? Würde ich sagen, man hat gut gestartet. Es ging heiß los. Es war stellenweise, hatte ich das Gefühl, noch nicht so ganz eingespielt zwischen den beiden. Es gab so ein paar Situationen, wo die so ein bisschen abgerutscht sind voneinander. Ist natürlich auch sehr warm gewesen, sehr rutschig, sehr glitschig, alles sehr, sehr schwitzig. Ja. So schwitzige Körper, die aneinander reiben, ist immer Platz für ein bisschen Problemchen. Aber ich fand das Match sehr gut, auch wenn das Finish, das sah schon sehr geil aus. Ja. 450 Splash in diesen Kip-Up. Den Ares, er macht diesen hinterhergezogenen Oberkörper. Das stimmt. Das sieht schon sehr cool aus. Ja, generell ein sehr gutes Match, guter Opener. Peter Tiani, glaube ich, auch der Sieger, den wir beide vorhergesagt haben. Definitiv, ja, das ist so. Wir waren uns nur bei einer Sache uneinig. Da kommen wir gleich zu. Ja, kommen wir jetzt zu, oder? Glaube ich. Du hast noch nichts zu diesem Match gesagt. War ein guter Opener. Ja, Ares, glaube ich, auch logisch, dass man ihn ausscheiden lässt. Den kannst du richtig schön dann in die 3-gegen-3 Matches und so weiter und so fort stecken, ich glaube. Ja, relativ naheliegend, dass Tieren hier weiterkommt. Ich glaube, ich habe es ja auch im generellen Preview-Podcast schon gesagt, für mich ein absoluter Halbfinalist, Minimum, wenn nicht sogar Finalist. Ja. Ich glaube, ich habe ihn sogar als Sieger getippt. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr den ganz großen Überblick, was ich gesagt habe, aber ich glaube, ich hatte Tieren hier als Sieger. Von daher, logisch, dass er wirkt ein bisschen angeschlagen zum Ende hin, so Hüfte. Also hat so auch geblutet mäßig. Im Mund. Ja, genau. Und ich glaube, beim 450 hatte sich tatsächlich so ein bisschen was getan. Wirkt zumindest auch hinterher so im kurzen Gespräch. Ja, kann natürlich aber auch eine Story sein, ne? Dass man halt sagt, hier turnt Richtung Face so ein bisschen und. Da gehe ich eh von aus. Ja, ja. Würde ich auch vermuten. Gut. Dann Soltan gegen Bushi. Das einzige Match, wo wir nicht das gleiche getippt haben. Ja, ich habe im Herbst schon gewonnen, das Tippspiel, und auch jetzt sieht es schon wieder ganz gut aus. Naja, haben wir schon erzählt, was eigentlich der Wetteinsatz ist? Nein, möchtest du das machen? Naja, möchtest du das machen? Nee. Dann nicht. Schade. Dann werden es die Leute nicht erfahren, denn es wird nichts Öffentliches zu sehen. Das ist ganz schön erpresserisch von dir. Gut. Ja, wir werden schon dazu angestiftet, das rauszuholen. Ja, wir haben uns überlegt, bist du Dieter Schwarz oder was? Ach ja, okay. Wir haben uns überlegt, es gibt ja drei Trainer in der Academy und alle haben so ihre Trainingsmethoden und ihre Eigenarten und etwas provokante T-Shirts zu erstellen, die der Verlierer dann bei den jeweiligen Trainingseinheiten tragen muss, in der Hoffnung, ordentlich abgestraft zu werden. Die ein oder andere Knechtung zu erleiden. Ja, so schön kann man es auch ausdrücken. Was genau drauf steht, haben wir uns noch nicht überlegt. Wir haben ein paar grundlegende Ideen, aber ich glaube, das wird gut. Ja, ich glaube auch, das wird lustig und ich freue mich so, wenn ich es tragen darf, als auch wenn du es trägst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auch, wenn du es tragen darfst. Ja. Naja, um zum nächsten Match zu kommen, es sieht ja bisher danach aus, als dürfte ich diese Shirt tragen, denn im zweiten Match des Abends konnte Soltan sich durchsetzen. Der jüngste Karat-Teilnehmer bisher in der Geschichte, in der 20-jährigen Geschichte des Karats, gewann gegen Bushi, eine japanische Wrestling, ich möchte nicht sagen Legende, aber zumindest ein Urgestein. Claudio wird es mich bestätigen. Deswegen habe ich mich auch korrigiert. Vielen Dank. Wir sollten noch mal drauf rumreiten. Das Legende ist sehr weit hergeholt. Ja, Legende ist, glaube ich, sehr weit hergeholt. Ja. Wir haben ganz schön viel Wus im Chat. Was ist da los eigentlich? Naja, 155 Stream-Serie. Connor hat echt keine Hobbys. Ja, der Rob feuert Bushi an. Bushi ist raus. Naja. Ja, Match war in Ordnung. War jetzt... Ja. Auch da waren so ein paar Unstimmigkeiten drin zwischen den beiden. Ne? Das zieht sich so ein bisschen durch den Abend, auch später noch so ein bisschen, wenn wir, glaube ich, jedes Match gefühlt drüber sprechen. Zumindest im 5. dann auch nochmal. Im 6. dann auch nochmal, meine ich. Ja, aber naja, mein Gott, passiert. Ne? Ja, Match war da, also das ist so ein Match, was irgendwie jetzt auch schon, weiß ich nicht, ein paar Stunden später bei mir so ein bisschen untergegangen ist. Also wo ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen kann. Ich glaube, es war ganz in Ordnung, aber Bushi ist jetzt auch einfach nicht der Wrestler, den ich so wahnsinnig interessant finde. Ich fand ihn leider auch so ein bisschen, das liegt nicht an der Maske, ich fand ihn ein bisschen gesichtslos, muss ich sagen. Primär deshalb, weil er irgendwie nicht viel Markantes hatte heute. Also er hatte eine Maske mit WXW-Logo drauf, aber ansonsten, da war nicht viel Crowdwork, hatte ich das Gefühl. Es war nicht viel Match-Story drin. Ja, aber wie immer. Bei Bushi oder bei Soltan? Bei Bushi. Wir reden doch jetzt um Bushi, oder nicht? Wir reden jetzt über Bushi, gut. Ja. Ja. Nee, aber ich hätte mir da irgendwie einen Grund gewünscht, weshalb ich dieses Match oder auch seitens Soltan natürlich, der auch natürlich noch sehr jung ist, ein bisschen unerfahrener, nehme ich an. Gehe ich ganz stark von aus. irgendwie fehlte mir da so ein bisschen der Grund, warum ich diesem Match fokussiert mitfiebern sollte. Ja. Soltan. Das ist kein Argument. Vielen Dank. Ruf den auch das ist kein Argument. Vielen Dank. Ja, aber Soltan auf jeden Fall over, auch in der Halle, also nicht nur hier. Was es gab, was mir im Publikum aufgefallen ist, es gab Soltan in 16 Karat oder so, ja. Oder Soltan im Karat-Shirt, irgendwie echt so 6, 7, 8, ja. Auch einige, ne? Auch verteilt durch die ganze Halle. Soltan im Karat. Ja, es war eine gute Idee, diesen Review-Podcast live mit Publikum zu machen. Ja. Mach doch morgen auf deinem Zimmer dann, ja? Nein. Aber danach. Post-Show. Wir gehen weiter ins dritte Match. Thomas Shire gegen Chihiro Hashimoto. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Da lagen wir dann beide wieder richtig. Thomas Shire konnte sich durchsetzen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war cool. Richtig gut. Ja. Das war Fleisch gegen Fleisch. ein richtig schönes Meat-Match. Also nichts für dich. Als nicht egal. Fleisch essen. Ja gut, aber Fleisch angucken kann ich ja trotzdem. Kommst du nicht in Versuchung? Nee. Okay. Das möchte ich im Podcast auch so nicht sagen. Bitte geben, Pascal, danke. Ich habe noch nicht mal was gesagt. Ja, mir hat das Match auch Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr schön. Am Anfang auch da wieder so ein bisschen, die mussten sich ein bisschen abstimmen, ein bisschen ins Match reinfinden. Apropos Fleisch, da ist der Michi. Hallo Michi. Hallo Michi. Welche Kamera haben wir gerade? Kamera 3, alles Kamera klar. Kamera 3 leuchtet gerade, genau. Danke. Da muss leuchtet, genau, exakt. wo war ich stehen geblieben? Auch da, die beiden mussten sich auch so ein bisschen, ja, wie sagt man im Fußball, abtasten, ein bisschen kennenlernen im Ring, ein bisschen beschnuppern. Aber als sie dann so die ersten, ich sag mal... Sag mal, hast du dir eigentlich Notizen gemacht, wie du möglichst cringe über jedes einzelne Match reden kannst, oder was ist hier los? Möchtest du die ehrliche Antwort? Ja. Oder? Ja. Okay. Es gelingt dir. Ich habe den ganzen Abend nichts anderes gemacht. Das glaube ich dir tatsächlich. Ja, ich finde es aber irgendwo auch, also verständlich, wenn da halt jemand aus Japan kommt, mit dem man einfach noch nie zusammengearbeitet natürlich. Hat, dass man da nicht von Sekunde eins absolut die Chemie richtig, hat. Klar, ja, natürlich. Mhm. Aber die haben sich ja relativ schnell auch dann kennengelernt. Beschnuppert, ja. Genau. Mhm, das war recht schnell, das ging alles sehr gut. Mhm. Und zum, ich sag mal, frühe Mitte, da wurde es dann auch ein sehr hartes Aufeinandertreffen. Das hat mir sehr gut gefallen und das war sehr von vielen guten Takten geprägt. Ja, am Ende den entscheidenden Konter gesetzt. Ein offener Schlagabtausch und das Match ging dann bis zur 90. Minute, als dann tatsächlich Shire mit seiner Lariat in den Nacken den finalen Schlussstrich setzen konnte und das entscheidende Tor erzielen konnte. Mhm. Ja, dann die Frage an dich, was macht Hashimoto dann in den nächsten Tagen? Ich denke mal. Außer Ambition? Ist sie dafür angekündigt? Ja. Okay, dann sieht man sie auf jeden Fall bei Ambition, würde ich sagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man sie am Sonntag nochmal sehen wird. Okay. Bald gut. Mal. Entweder bei der Vormittagsshow oder logischerweise später vielleicht, ne? Am Abend dann nochmal. Ja. Damit habe ich alle Optionen abgedeckt und liege auf jeden Fall richtig. Ja, also wirklich. Dem kann ich nicht groß widersprechen. Wir kommen zum vierten Match. Eric Stevens gegen Bobby Ganz. Ein Match, auf das ich mich überhaupt nicht gefreut habe bis zum gestrigen Tag, denn Eric Stevens war auch beim Inner Circle dabei. Und den fand ich tatsächlich von seinem ganzen Auftreten her recht unique, wie man so schön sagt. Also ein ähnliches Gespräch, als es um Titus Alexander ging. Da kamen wir aber zum gegenteiligen Ergebnis. Also da waren wir uns eigentlich, dass der ein bisschen sehr blass aussieht. Hm. Ja, aber Eric Stevens kann man es nicht behaupten. Der hat einen sehr coolen Look, einen sehr coolen Stil und hat mich auch begeistert, muss ich sagen. Ja, und auch schön, dass er weiter ist. Auch wegen Bobby Ganz natürlich schon die bessere Wahl, der mal wieder wenig gemacht hat, außer zu rauchen. Aber das mit dem Rauchverbot scheint jetzt durchzuziehen, das wird ja jedes Mal angesprochen irgendwie. Oh, Rauchverbot und Bobby Ganz zieht dann nochmal genüsslich an seinem Glimmstängel. Wir haben auch Nichtraucher hier im Publikum. Wir haben einen Zuspruch aus dem Publikum bekommen, das Publikum ist nicht begeistert. Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir hatten ein Schild im Publikum, wo Smoking Area drauf stand. Also Bobby Ganz mit Fan. Ja, immerhin. Wobei ich sagen muss, der ist trotzdem immer noch echt over, ne? Also dass einige Leute, die immer noch Bobby Ganz chanten und nicht nur zu Musik, die ja in Ordnung ist. Ich würde tatsächlich das Gegenteil behaupten, dass es primär in der Musik und dem Rhythmus und der Gewohnheit quasi liegt, dass man das immer noch mitchantet. Ja, aber warum im Match? Ich finde auch Dieter Schwarz passt viel besser auf diesen Song als Ganz, Bobby Ganz. Das Publikum gibt mir recht. Ja? Oberhausen, was sagt ihr dazu? Dieter Schwarz. Ich denke, das Urteil ist eindeutig. Ja, gut. Ein bisschen biased vielleicht auch das Publikum. Das kann natürlich sein. Naja, Eric Stevens auf jeden Fall in Runde 2. Auch das hatten wir so ein bisschen vorher gesagt. Der deutlich interessantere Charakter. Von daher, das passte dann schon ganz gut. Ja, da freue ich mich auch nochmal zu sehen, morgen in Turnier-Matches oder in zumindest einem Turnier-Match weiterhin. Ob es mehrere werden, das wird... Also morgen wird es wahrscheinlich nur eins geben. Morgen wird es wahrscheinlich nur eins geben und am Sonntag dann vielleicht auch noch mal eins. Oder noch zwei. Oder sogar zwei. Mhm. Nee, das glaube ich nicht. Verhext. Wir kommen nicht zu Match 5, denn es kam eine Dame heraus, Jay Nero, die sich dachte, Mensch, eine Promo über die nächsten 17 Minuten halten, das klingt fantastisch. Als wäre da ein Match ausgefallen, könnte man fast sagen. Ja, ist es aber nicht. Sie fing dann an, boah, und was sie alles erzählt hat, die hat sie besiegt, Madison Marley, Stephanie Mays, erinnert man sich noch an die und die und die, an die Hälfte davon. Ich habe mich noch nicht mehr erinnert, was sie am Anfang der Promo gesagt hat, so lange hat sie geredet. Ich weiß gar nicht, dann sagte sie, ja, ich habe mir hier jetzt die richtig erfolgreichen Leute angelacht, 10 out of 10 next level, und ich dachte, ich habe mir die untere Midcard angelacht, die aktuellen Academy Champion. Oh. Immerhin. Und ein Wuppertaler, und also Gruß geht raus. Ja. Und einer aus Hanau. Naja. Gut. Und Alex Duke halt. Ne? Naja, Frankfurt. Auf jeden Fall scheint sie jetzt Teil von 10 out of 10 Next Level zu sein. Und hatte die Women's Championship dabei. Aber bevor sie das so richtig preisgeben konnte, wurde ihr das Mikrofon dann doch noch abgestellt. Ja, endlich hat man den Schalter gefunden. Nach einer halben Stunde gefühlt. War auch dunkel oben. Wurde auch, ja, das stimmt. Man hat von oben vieles nicht sehen können, glaube ich. Zumindest aus der Regieperspektive. Auch später kam dann, ich habe mit Bori gesprochen übrigens, das ging um den Scheinwerfer, der da auf eine Person geleuchtet hat im Publikum. Das konnten die tatsächlich nicht sehen von ihrer Position aus. Aber mir wurde zugesichert, das wird sich morgen ändern. Also morgen dann wird es auf dich gerichtet? Ja, dann wird es auf mich gerichtet, damit endlich mal ein Star zu sehen ist. Wunderschön. Aber dieser eine Fan, der wird mir morgen dafür danken, dass der Scheinwerfer morgen nicht mehr auf. Dann sieht er auch mal was. Exakt, ja. Ja. Ja, im Chat steht es auch. Die Hälfte direkt wieder vergessen bei der Promo. Ja, so ungefähr war es auch. Ja. Grüße an Claudio. Grüße an Claudio, der von zu Hause zuschaut. Ja. Grüße nach Paderborn. Ja, es war leider wirklich ein bisschen zu lang. Ich fand es auch, wie du gerade schon angesprochen hast, mit 10 out of 10 Next Level jetzt nicht unbedingt das erfolgreichste Team, was sie sich an die Seite ziehen kann. Kann man natürlich jetzt auch hinterfragen, warum hat Jane Nero im letzten Backstage-Vlog mit Robert Dreisker gesprochen? Worum ging es in diesem Gespräch? Hat sie sich von ihm Titel holen lassen oder aushändigen lassen? Oder hat das einfach gar nicht zu sagen? Stimmt, da war ja der letzte Women's Champ. Zum Beispiel ja. Robert Dreisker, letzter WXW Women's Champion, falls wir uns noch dran erinnern, damals gegen eine Mascha Slamovic. Ich wollte den Namen jetzt nicht sagen. Ja, Mascha Slamovic. Exakt. Ja, wird sich hoffentlich ergeben im Backstage-Vlog nach dem 16 Karat Gold. Ja, werden wir dann im Review-Podcast nochmal in Ruhe besprechen. So sieht's aus. Ja, ich meine, vielleicht gibt es ja auch nochmal irgendwie tatsächlich irgendein Women's Championship-Match in den nächsten Shows. Ein paar haben wir ja noch vor uns. Ja. Einige noch. da wird sich vielleicht noch was ergeben. Ja. Ja. Ich bin aber tatsächlich, muss ich sagen, finde ich sehr schön, dass man diesen Women's Title mal wieder ins, wollte schon ins TV gesagt, bringt, sagen. Weiß ja nicht unbedingt. Ja, wobei Internet-TV, gucken wir mal. Ich finde es sehr schön, dass man diesen Titel scheinbar zu reaktivieren versucht. Weil es fehlte, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, es fehlte so ein bisschen an der Women's Division und generell an soliden Frauen, an guten Frauen. Ja. Genau, an den breiten Frauen hattest du gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du genauso gesagt. Es gibt einen Clip dazu. ja, und wenn man jetzt mit Jane Nero zumindest eine Vorreiterin hat, vielleicht gibt es ja mal wieder Mercedes Martinez, haben wir ja gesehen. Stimmt, wurde angekündigt für vom Fatal. Exakt. Würde mich sehr freuen, wenn man sich wieder so ein bisschen mehr auf die Women's Division auch fokussiert und da versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Vielleicht sehen wir dann auch Sapphire Reed, die letzte Femme Fatale, wieder, die seitdem nie einmal wieder da vielleicht war. Sehen vielleicht sehen wir die nochmal wieder. Fatale. Wow, da schließt sich dann der Kreis. Nee, aber wäre wirklich, also ja, schließt sich der Inner Circle. Ist halt nur die Frage, weil wenn man sich halt den WXW-Kader anguckt, ist die Breite jetzt im Frauenkader immer noch nicht so wahnsinnig das ist richtig, groß. Ne? Ja. Also, deswegen. Ja. We'll see. Können wir jetzt wenig zu sagen. Ich bin optimistisch, dass es was Schönes wird, aber mal abwarten. Mal abwarten. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Super. Dann gehen wir ins fünfte Match. Alan Angels gegen Titus Alexander. Ein Match, wo ich eigentlich überhaupt keine Erwartungen hatte, aber es hat richtig Spaß gemacht. Also Alan Angels hat das auch gut geworkt, finde ich. Irgendwie so war. Ich wusste nicht so wirklich genau vorher, was bietet sich da an, wer kommt da weiter. Aber Alan Angels hat halt so ein bisschen als Heel geworkt. Und da habe ich mir schon gedacht, ah, das ergibt mehr Sinn, den weiterkommen zu lassen, weil so richtig viele Heels haben wir gar nicht im Karat. Oh ja, und Alan Angels hat sich dann am Ende auch geschnappt nach einem echt guten Match. Also das hat Spaß gemacht, fand ich. Das hat tatsächlich Spaß gemacht. Das war ein sehr cooles Match. Die haben beide von Anfang an Tempo gemacht. Da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie nicht aufeinander abgestimmt sind. Gut, die treten auch in Amerika in einer Liga auf. Das würde passen, das wird es erklären. Ja, guck mal. Erfahren und recherchiert, sehr gut. Ja. Vielen Dank. Profi. Immerhin einer von uns beiden. Mhm. Nee, das Match hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde auch sagen, das war für mich Match des Abends. An der Stelle. Ja, doch, könnte ich vielleicht mitgehen. Wüsste jetzt keins, wo ich sagen würde, das war unbedingt besser. Ja, also vom Working her war es für mich definitiv. Dann mal Pause. Dann mal Pause, genau, bis gleich. So, dann sind wieder auf dem Platz, dann kam Tommy. Ja, war er wieder da. Und wir haben weitergemacht mit Dieter Schwarz und Tetsuya Naito. Und ja, trotz Publikumsliebling, mein Gott, war der Mann over. Krank. Hat Tetsuya Naito leider gewonnen. Aber wirklich verrückt, wie over Dieter Schwarz. Also wir finden ihn ja auch unterhaltsam, aber trotzdem, was er da für Reaktionen bekommen hat, schon beeindruckend. Ja, absolut. Also die ganze Halle war ja hinter ihm. Es gab laute Dieter-Chants bei seinem Entrance. Es fühlt sich immer noch verrückt an, jemanden einfach, also Dieter-Chants ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, jeder hat so fancy Namen, der Typ ist einfach Dieter, so, ne, das ist, aber irgendwie passt das natürlich auch zu ihm, so ein oldschool-technischer Wrestler. Also das ist ein, ich glaube, der das ist ein richtiger Dieter. Ja. Ein richtiger Dieter, ja. Das passt. Übrigens, wer Interesse hat, mehr über Dieter Schwarz zu erfahren, wir haben da ein ganz cooles Interview auf YouTube und bei uns auch auf der Startseite zu finden, also gerne da mal reinschauen. Ausrufezeichen YouTube in den Chat. Müsste funktionieren. Sowas haben wir. Ja. Kann das mal ausprobieren? Nee? Nee. Gut, dann halt danke nicht. Für gar nichts. Vielen Dank. Ausrufezeichen YouTube. Wir warten. Naito geht gar nicht mehr, lese ich da gerade von Vielen Dank, dass wir es fünfmal geklappt haben. Ja. Danke. Daredevil AC schreibt, Naito geht gar nicht. Grüße gehen auch an den Daredevil, schön, dass du da bist. Da ist die Kamera damit. Ich gucke aber lieber in die Lampe. Ich gucke ins Licht. Ja, Grüße an den Daredevil. Ja, der ist schon echt kaputt. Aber er hat sein T-Shirt ausgezogen. Ja, deswegen war auch vorher klar, dass er gewinnen wird. Macht er nämlich eigentlich nur, wenn er gewinnt, habe ich das Gefühl. Billo Matches mit T-Shirt, die nimmt er nicht für... Kleiner Augenblick, wir haben da einen Zuspruch aus dem Publikum. Wir geben mal einmal an den Experten im Publikum einen ganz kurzen Moment. Experten aus Paderborn, herzlich willkommen, guten Abend. Hallo. Wie ist Ihr Name? Claudio. Das ist der Claudio. Claudio, was haben Sie zu sagen zu unseren Zuhörern live? Ja, also wie du schon eben erwähnt hast mit dem T-Shirt, also bei Naito ist es meistens so, die Undercard-Matches, oder die er nicht für voll nimmt, der lässt er das T-Shirt an. Und Matches, die er seriös worken will, je nachdem, wie er noch kann, wie wir gesehen haben, das kann er nicht mehr so gut, da lässt er das T-Shirt aus. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen an unseren Claudio? Nein. Gut, vielen Dank, Claudio. Ja. ich lese doch, Naito war aber besser als im Herbst. Lag an Dieter Schwarz natürlich, einfach. Es lag natürlich an Naito, definitiv, ja. Würde ich dir recht geben soweit? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das lag an Dieter Schwarz. Was genau ist? Ich habe nicht zugehört. Dass Naito sein T-Shirt ausgezogen hat. Ja, das liegt definitiv an Dieter Schwarz. Mhm. Ja. Es liegt nicht an Naito, dass Naito sein Shirt aussieht. Ich glaube, das war wahrscheinlich ein Verlangen, das er in seinen Vertrag reingeschrieben hat, der gute Herr Schwarz, dass sein Gegner ebenfalls, genau wie er, oberkörperfrei sein muss. Sonst das könnte ich mir bei dir vorstellen, wenn du jemals irgendwo einen Vertrag verhandelst. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Naito in der nächsten Runde, Dieter Schwarz leider nicht. Da stelle ich mir tatsächlich auch die Frage, was macht man jetzt mit Dieter Schwarz? Weil so richtig Storyline wüsste ich da jetzt bei ihm gerade nichts, oder? Ja, die Storyline, die es so ein bisschen gab, war ja, dass er sich jetzt bewiesen hat in den letzten Wochen, ne, dass er allen gezeigt hat, was so sein Stil ist und in welche Richtung er geht. Da muss man jetzt natürlich anknüpfen. Ist mit einer Niederlage immer schwer, klar, aber Naito ist natürlich ein großer Name, gegen den kann man schon mal verlieren. Vom Prestige her. Mhm. Ist es natürlich interessant zu sehen, oder wird interessant zu sehen sein, was er sonst über das Wochenende reist. Ob er in prominenten Matches steht, ob er ganz oben mitspielt. Ja, irgendwo wird er mit Sicherheit nochmal auftauchen. Ist ja im Ambition bestimmt, ne? Da bin ich mir gerade tatsächlich nicht sicher. Ich muss ja auch nochmal die Matchcards für morgen aufmachen. Wobei, das besprechen wir ja gar nicht. Wir sprechen ja eigentlich nur über Nacht 2 gleich noch. Ich lese gerade von einem User namens C Cancel Dizien, der schreibt Shotgun, also er möchte vielleicht, dass Dieter Schwarz erschossen wird. Finde ich ein bisschen rabiat. Bin ich ehrlich? Würde ich von abraten. Können die Mods da irgendwie Bann aussprechen? Also solche Gewaltdrohungen bitte nicht in unserem Chat. Vielen Dank. Ja. Gut. Ja, was? Danach kam ja Mato gegen Axel Tischer. Das einzige Match, glaube ich, was ich falsch getippt habe tatsächlich, denn Axel Tischer ist hier rausgeflogen. Die Reaktion auf Axel Tischer wahnsinnig gemischt, fand ich. Also Axel der Große haben sehr viele Leute mitgegrölt und trotzdem wurde er ja stellenweise, also so, ja, es gab auch einige im Publikum, die dann nicht hinter ihm standen. Shotgun Champion ist übrigens aktuell Dennis Cash Dulnik, genau. Das ist richtig. Ja. Grüße auch an EWPW2, Dieters beim Bischen gegen Tischer. Vielen Dank für den Hinweis. Ja. Wo waren wir stehen geblieben jetzt gerade? Bei Axel Tischer sind wir stehen geblieben. Bei den Reaktionen von Axel gegenüber Axel Tischer. Ja, vom Gefühl beim Entrance hatte ich das Gefühl, das ging eigentlich, also es war eigentlich wie immer. Oh, während des Matches hatte ich das Gefühl, dass es auch sehr stark in Richtung Yamato rübergeschwankt ist. Also das sehr also halb-halb halt, ne? Ja, genau. Mhm. Also der hat scheinbar gewusst zu begeistern. Und ja, hat dann die Fans auf seine Seite gezogen. Und Tischer musste halt, ja, er hat auch sehr heelig geworkt. Also absolut. Von daher ist es eigentlich auch konsequent, dass die Fans auch ein bisschen mehr hinter Yamato standen. Ja, aber am Ende tatsächlich der Handshake. Also Tischer dann doch jetzt nicht als Heel unterwegs, sondern ja, hat lange gezögert, aber ist dann nochmal reingegangen, hat Yamato am Ende die Hand geschüttelt und angedeutet, dass es wohl nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden war. Weit und breit aber kein Mudo. Sehen wir da jetzt noch was im Laufe des Wochenendes? Ich glaube nicht mehr, nein. Dein Optimismus ist verflogen, mein Optimismus ist verflogen, da hätte ich zumindest, also entweder hätte man es jetzt machen müssen, um Tischer halt rauszuwerfen aus dem Turnier, oder eben dann wenn er gewonnen hätte in der nächsten Runde, aber naja, das hat. Ich meine, vielleicht kriegen wir ja noch ein kleines Videosegment, wie die beiden aufeinandertreffen. Ich meine, das kann ja auch bei Ambition passieren, oder. Das kann ja natürlich sein. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Ja, ich auch. Also das jetzt so im Sande verlaufen zu lassen, dass der eine sich angekündigt hat, der andere reinkämpfen musste und jetzt ist Tischer selber in Runde 1 rausgeflogen und keine Ahnung. Vielleicht kann Mulu ja so einen Flachwitz machen, den Tischer überhaupt nicht lustig findet oder irgendwas. Hey, wie viele Dresdner braucht man, um eine Glühbirne auszutauschen? Hat noch keiner geschafft, sowas zum Beispiel. Fantastisch, gut, wirklich, ne? Ja. Also, sollte ich mir schicken. Tassilo, wenn du zugehört hast, ja. Das hier, ist Ben, gib das mal weiter. Ich schreib's dir gleich nochmal. Ja, perfekt. gut, Main Event Time. Dieter ist beim Büschen gegen Tischer. Stimmt. Richtig, ich erinnere mich. Ah, gut, dass du das nochmal sagst. Vielen Dank. Das habe ich ja erst vor 8 Minuten erwähnt. Das ist gut. Genauso wie die Janeiro Promo. Naja. Dann hast du die ja jetzt verstanden. Gut, Ahura gegen Dennis Cash Dulnik im, ich hätte fast gesagt Finale, aber es war nur der Main Event. Ja, wenig überraschend hat Ahura gewonnen. Es war ein sehr langes Match. Ich weiß nicht, ob einer, ich habe jetzt nicht gestoppt, aber es wirkte. Nee, Claudio hat keine Zeit genommen, leider. Tut mir sehr leid. Unprofessionell. Aber es wirkte sehr lang. In den Top 3 der schlechtesten Ref-Bumps ist der heutige von Tassilo Jung auf jeden Fall auch mit dabei. Mein Gott. Also, dass die keine Zeichnung im Ring gemacht haben, um den vorzubereiten, war auch alles, oder? Also, dass die ja nicht nur eine Markierung war, so jetzt und den Winkel, Geodreieck noch. Also, einfach so wie an der Crime-Scene, einfach so ein weißes Ja, Mann, wirklich. Also, hätte es machen können. Der hat sich nicht bewegt. Der hing auch sehr unbequem, fand ich. Mit einem Arm auf dem untersten Seil, der Kopf auch, und der andere Arm auf dem zweiten Seil. Das sah, glaube ich, für die Wirbelsäule nicht besonders. Also, wenn alles klappt, könnt ihr unser Thumbnail angucken, dann seht ihr, wie das lenkt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt machen, aber das war grundsätzlich. Ja, wir machen es so, sehe ich gerade von unserem Grafiker. Vielen Dank dafür. Herzliche Grüße an unseren Stunner nach Österreich. Schöne Grüße. Einen Tisch weiter. So, 26:17 ist die Matchzeit, bekomme ich hier gerade reingereicht von einem User namens ccancel13. Den canceln wir auch. Bitte bannen, vielen Dank. Es wirkt halt auch sehr lang. Und ich habe mir halt gedacht, so, also es gab vorher die Szene, dass Cash Ahura halt in die Augen gegriffen hat. Der hatte dann Tassilo eigentlich schon oben. Dann gib ihm halt irgendwie dann einen kleinen Move. Das wäre ein deutlich besserer und organischerer Ref-Bump gewesen, als er lässt den runter, stellt sich dann in Position, dann hat sich, glaube ich, weiß ich nicht, dann ging es noch eine halbe Stunde weiter. Wollte Dulnik, glaube ich, irgendeine Close-Line machen? Genau, ist dann auch zu kurz und dann haben die Abstand und dann musste Tassilo am Ende irgendwie noch 3 Schritte gefühlt machen, um dann bloß in die Ecke zu knallen. Also da dachte ich so, sah nicht so ganz geil aus. Dann gab es, weiß ich nicht, dann hat ein Low-Blow und einen Schlag mit dem Hammer und dann hat er noch den Gürtel geholt. Dann haben die noch diskutiert und Ahura ist in bester John Cena-Manier aus allem rausgekickt, was es gab und hat am Ende halt mit seinem Finisher gewonnen. Also das war wirklich beste John Cena-Zeit. Wirklich. Also John Ahura ist definitiv in diesem Turnier vertreten, das muss man so sagen, in aller Deutlichkeit. Zuerst mal zu dem ersten Ref-Bump oder zu dem ersten potenziellen Ref-Bump, diesen Moment, als Ahura in die Augen gegriffen wurde und er dann den Referee hochgenommen hat, war natürlich ein schöner Ansatz für den Salamandra, hätte man durchgedrängt. Gut, den muss er vielleicht nicht vielleicht bringen, weiß ich nicht, ob Tassilo den mal hätte einsteckt. Hätte aber gepasst, also wäre für mich absolut in Ordnung gewesen. Hm. Dann hättest du ihn auch gerne so lange liegen lassen können. Ich weiß noch nicht, ob Tassilo dann wieder aufsteht. Das ist mir völlig weiß. Egal an der Stelle, ehrlicherweise. Sicherheit im Ring. Nein, aber du hättest irgendwas machen können. Ja, also du musst ja auch erstmal gucken, dass du diese Zeit ins Verhältnis setzt, die ja auf dem Boden liegt, zu dem Move, den er abbekommt. Und ich fand, das stand überhaupt nicht im Verhältnis. Das stimmt. Also das war ja wirklich fast eine Viertelstunde, die er da lag. Steckt sich nochmal das Earpiece richtig ins Ohr, damit er hört, hey, darf sich jetzt umdrehen? Nee, noch nicht, warte noch kurz. Das war mir viel zu lang für diesen simplen Zusammenstoß, der es im Endeffekt ja war. Das hat irgendwie für mich gar nicht gepasst. Und das ist irgendwie auch so ein Ding mittlerweile geworden. Ich weiß, ob das, also bin mir nicht sicher, ob das nur bei der WXW ist oder vielleicht auch in anderen Ligen. Aber diese Ref-Bumps sind einfach viel zu überdramatisiert in letzter Zeit. Also das ist bei der WXW schon ein paar Mal gewesen. Dass man erst 2, 3, 4 Stück angedeutet hat, oh, jetzt prall ich mit dem Referee zusammen, kann mich gerade mal abbremsen, drehe mich um, oh, eine Clothesline, oh, ich duck mich mal. Ah, der Ref ist auch ausgewichen. Und dann gibt es dann doch diesen Ref-Bump, als wäre das, ja, es ist ein bisschen sehr häufig, dass das auf diese Art und Weise passiert, für meinen Geschmack, muss ich sagen. Okay, weiß ich, wäre mir jetzt nicht unbedingt so aufgefallen, aber aus zeitlichen Gründen habe ich in letzter Zeit jetzt auch nicht übermäßig viel Wrestling geguckt, von daher kann das schon sein. Aber heute haben sie wirklich fast eine Zeichnung im Ring gemacht, um diesen Refbump dann am Ende dann doch durchzubringen. Ja, das war etwas zu aufgesetzt. Ja, hurra krass over, also von daher mit den Reaktionen hat man da sicherlich vieles richtig gemacht, wenn man jetzt nicht ganz so hinter Uhura steht. War es mindestens an der Grenze zum nervig sein, wie er da gebuckt wurde. Ja, aber ich meine, dass der Mann jetzt nicht in der ersten Runde gegen Cash rausfliegt, ja, um seine Karriere zu beenden, war, glaube ich, jedem klar. Oder einem Großteil der Leute zumindest klar. Also ich bin mir da ziemlich sicher. Auf der anderen Seite darf man natürlich fragen, wie doof sieht jetzt ein Cash Dulnik nicht damit aus, dass er als Champion ins Turnier geht, auf der einen Seite in der ersten Runde rausfliegt und auf der anderen Seite natürlich diese ganzen Aktionen, die er durchgebracht das hat. Das finde ich viel schlimmer. Blau, dieser Hammerschlag und alles Mögliche, was er noch ausgepackt hat. Das finde ich viel schlimmer. Und seinen eigenen Finisher. Mhm. Uhura kickt aus allem raus. Wie sieht das für ihn oder wie sieht er damit aus? Also tat ihm in seiner Darstellung überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Ja, also ich finde, du darfst als Champion in 25 Minuten gegen Uhura verlieren. Das ist jetzt nicht der Punkt so, aber wie du halt sagst, so die ganzen, ich mache alles und am Ende gewinne ich halt trotzdem nicht ganz so glücklich. Aber ich glaube, hier geht es halt einfach darum, mit Uhura, ich glaube, mit den Emotionen der Fans auch so zu spielen und ich glaube, das wird sich noch ein bisschen weiterziehen. Da gehe ich von aus, zumindest auf jeden Fall bis Sonntag. Ja, da gehe ich auch von aus. Und das bringt uns auch schon zum Tippspiel für den morgigen Tag. Hat er nicht gesagt, Karate, der ist weg. Also, ich habe es auf der WXW-Seite nachgelesen und da stand halt, dass er seine Karriere quasi aufs Spiel gesetzt hat und sollte er Karate nicht gewinnen, beendet er seine Karriere. So steht es auf der WXW-Seite, weil ich fand es aus den ganzen Promos und so weiter auch nicht klar. Ich meine auch, dass es Matt DiMassi am Kommentar auch einmal anders gesagt hat. Aber das ist das, wovon ich jetzt ausgehe. Gewinnt er Karat, bleibt er aktiv. Das ist jetzt mein Stand. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das war, was er gesagt hat. Aber kann natürlich sein, dass man es dann für die Story oder für die Logik einfach auch irgendwann mal korrigiert hat. Das kann natürlich gut sein. Wäre irgendwie auch merkwürdig, wenn das Karat gewinnt und dann verschwindet. Für den Fall, dass es gewinnen könnte. Ja. Ja, aber das werden wir sehen, spätestens am Sonntag. Ne? Sehen wir uns dann ja hier in dieser Situation wieder. Achso, wir hatten noch überschlagen irgendwie eine Promo der von Planet Gojira. Ah ja, richtig. Das naja, ist nee, stimmt gar nicht, sorry. Eine Promo von Robert Dreisger. Exakt. Mit einer sehr schönen Deko. Mark Empire saß daneben und hat sehr zustimmend mit dem Kopf genickt. Der arme Mann, der darf ja gar nichts sagen, wirklich. Robert Dreisger, der hat ja fast so lange geredet wie Jay Nero. Naja, nicht ganz, aber schon sehr lange. Hatte so eine, also eigentlich war die Promo ganz cool gemacht. Weil er hat so ein bisschen dargestellt, dass Lawrence Roman halt gar nicht so der Good Guy ist, weil ne, er hat irgendwie extra die Division gewechselt, nachdem sie sich die Hand gegeben haben. Lawrence Roman ist hinterhergekommen in die Tag Team Division und hat halt auch nicht immer fair gewonnen. Auch das stimmt ja. Also, ne? Ja. Aber der arme Magen, er sitzt da mit seiner Energy-Dose daneben und darf dann alle naselang mal nicken und du denkst dir, Junge, sagt doch, also warum sagt Robert nicht, oder sehe ich das falsch, Marc? Und er sagt, nee, du hast genau recht, denn da haben die uns, weißt du, also irgend so ein Nebensatz könnte er. Also ich bin mir sicher, dass Mark Empire auch reden kann. Ich habe ihn schon reden gehört, ja, im Kommentar. Ich verstehe dich nicht, hat er gesagt. Ich höre, kann ich nicht hören. Lass uns mal auf das Match gucken, war auch, glaube ich, dabei. Mhm. Ne? Also so ein paar Sachen durfte er schon, oder hat er auch sagen dürfen. Aber in dem Fall halt mal wieder gar nichts. Ja, und da muss man auch wieder fragen, wie sieht das für ihn aus, wenn Planet Gojira dann irgendwann, darauf wird es ja irgendwann hinauslaufen, zwangsläufig, eben nicht mehr ist. Also wo geht es dann mit ihm hin? Ja, das ist aber wahrscheinlich noch Zukunftsmusik, weil morgen stehen sie erstmal im Tag Team Match. Das tippen wir gleich noch, denn wir haben ein... Das Tag Team Match haben wir schon getippt. Achso, was haben wir nochmal getippt? Hast ich habe auf Titelverteidigung getippt, du hast auf Titelwechsel getippt. Und was haben wir beim Main Event getippt? Beim Main Event haben wir, glaube ich, beide auf Blumen getippt. Beide auf Blumen? Ja. Na gut, dann lassen wir das so stehen, ne? Ich würde auch sagen, gut. Das haben wir so fest. Da ich jetzt quasi 1-0 führe oder 7-6, wie auch immer, auf jeden Fall mit einem, soll ich dann zuerst meine Halbfinalisten tippen? Das wäre wahrscheinlich fair, weil sonst könnte ich ja sagen, ich tippe genauso wie du. Ja. Das wäre ja Quatsch. Die Ansetzung kennen wir natürlich noch nicht, deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Halbfinalisten tippen. Wir können ja gleich trotzdem mal besprechen, was wir glauben, wer vielleicht gegeneinander antreten könnte. Ja, aber wir machen nur die 4 Halbfinalisten. Ja, würde ich vorschlagen, oder? Ja, nee, klingt fair. Jo, finde ich auch. Also. So, meine Halbfinalisten. Peter Tiani. Ja. Thomas Shire. Uhura. Und Allen Angels. Oh. Okay. Das Ding ist halt, wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass wir uns bei dreien auch einig waren. Und das ja, Tischer zum Beispiel. Genau, ja. Tischer wäre noch dabei gewesen. Nun, nicht gut gealtert, naja. Experten. Ja, aber ich glaube, wir waren uns bei Tihanyi und Ahura ebenfalls einig, dass die weiterkommen. Und da würde ich ebenfalls mitgehen. Da hat sich seitdem nichts dran geändert. So, das heißt, wir haben jetzt von mir Tihanyi und Ahura. Das wäre ein noch Heel und ein totales Babyface. Das heißt, ich würde jetzt sagen, es kommt ebenfalls noch weiter ins Halbfinale. Könnte ich mir vorstellen, Eric Stevens würde ich mitnehmen. Oh, und jetzt ist es schwierig. Irgendwie habe ich ein ganz, ganz schlechtes Feeling, dass er sich morgen nochmal ausziehen wird. Als ob du dabei ein schlechtes Feeling hast, come on. Merkwürdigerweise habe ich dabei ein schlechtes Feeling. Also kommt bei dir Night ins Halbfinale. Das war jetzt gerade tatsächlich mein erstes Gefühl. Mein zweites Gefühl wäre gewesen, auf Angels mitzugehen. Ich lese im Chat Sultan. Auch das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, muss ich sagen. Das, ja. Super. Was ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht alleine. Also je nachdem, wie man es halt macht, könnte ich mir alle acht vorstellen. Ich lege mich fest auf Tihanyi, ich lege mich fest auf Ahura. Das hatten wir schon vor 10 Minuten. Dann lege ich mich fest auf Eric Stevens und dann nehme ich jetzt tatsächlich ich nehme Sultan. Was soll's? Was Sultans? Also bei dir dann morgen Shaya Ahura? Würde ich nehmen, ja. Ja, das ist bei mir jetzt im Kopf das Halbfinale und dann das Karriereende. Und du siehst dann für dich tatsächlich jetzt an dem Stand Shaya im Finale durch? Ja, Shaya Tihanyi oder so. Okay, ja. Also Shaya hat sich jetzt mit Ahura angelegt, Shaya hat sich mit Blumen angelegt. Shaya ist viel in Deutschland, warum soll man nicht damit spielen, dass der gewinnt? Ich finde es halt irgendwie schwierig, weil... Und Shaya Man, das wäre auch ein Ding, was das sicherlich nicht uninteressant wäre. Stimmt natürlich, guter Punkt. Ja, von den anderen Fly-Ins sehe ich halt jetzt, die jetzt noch weiter sind, also Yamato beispielsweise, sehe ich jetzt nicht unbedingt als Tunesier, auch Stevens würde ich nicht als Tunesier sehen, auch wenn ich den jetzt im Halbfinale habe, da wird er dann halt fliegen. Ja, es ist irgendwie dieses Jahr, man könnte es auf drei Favoriten runterbrechen vor dem Turnier, jetzt ist einer raus, jetzt kommt halt einer, in dem Fall für dich, mit Shaya nach. Mhm. Ja, bei dir auch mit Naito, ich meine... Den will ich jetzt nicht als Tunesier sehen. Ich meine, der ist jetzt auch schon viel da gewesen. Auszuschließen ist das auch nicht. Ja. Wäre natürlich nochmal ein prestigeträchtiger Name auf jeden Fall raus, richtig. Ja, aber irgendwie mangelt so ein bisschen an soliden Namen, denen man den Turniersieg auch zutrauen kann. Gut, das Problem hatten wir ja vor allem auch vorm Karat schon. Das hat sich jetzt logischerweise nicht geändert. Nee. Gut, du hast mitgeschrieben. Ich habe meine mitgeschrieben. Ich habe meine dann nicht. Dann schreib doch deine auch mal, weil sonst hast du es gleich wieder vergessen. Ja, ich habe gesagt, Tihanyi. Dann hatte ich Ahura. Ja. Stevens. Und Sultan. Ja, ich meine, ich stimme. Ja. Also, ich persönlich glaube halt, dass Naito rausfliegt, weil wir dann nochmal Naito Bushi halt am Tag 3 sehen. Weil was macht sonst Bushi? Also morgen nichts vielleicht, aber große Tag-Team-Matches ohne Naito, wer weiß. Also. Ja, kann natürlich sein. Ich wüsste jetzt aber auch, ja, boah, ich finde es jetzt super schwer, irgendwie Viertelfinale zu tippen. Ich sehe es eh schon morgen kommen, da sind die Ansetzungen und irgendwie zwei der, oder alle vier der Halbfinalisten. Ja, das wäre es natürlich. Alle gegeneinander. Dann hätte ich zumindest 2 Punkte, sicher. Wäre auch ganz gut. Ja. Gut, bloß gut. Naito raus sehe ich im Chat. Ja, ich verstehe es. Also ich glaube, es ist für viele Japan-Fans eine coole Geschichte, Naito zu sehen. Ich sehe Nicken im Publikum, aber ich sehe auch Kopfschütteln im Publikum, aber das ist auch von einem Nicht-Japan-Fan. Ich sehe viele Finger im Publikum. Ich glaube, die sind nicht gegen Naito. Die sind gegen mich gerichtet. Die sind, glaub ich, gegen dich gerichtet. Das glaube ich auch. Das bin ich gewohnt. Es ist halt super schwer, ihm zuzuschauen, weil der Körper nicht einfach komplett durch ist. Ne? Es ist auch echt langsam gewesen. Ja, das Match gegen Schwarz, das war auch leider wirklich nicht gut. Und ich will das jetzt nicht auf Schwarz schieben, muss ich sagen. Ja. Also was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist aus dem Match, ist, dass diese Langsamkeit, die du angesprochen hast, die waren überhaupt nicht auf derselben Seite. Es gab eine Situation, da hatte Naito einen Neckbreaker angesetzt und hielt dann Dieter Schwarz irgendwie noch relativ lange fest. Und der ist schon auf dem Weg nach unten gewesen für diesen Neckbreaker. Naito hat festgehalten, ist dann nochmal aufgestanden, hat es nochmal durchgezogen. Das war irgendwie eine ganz komische Situation. Und dieses Match, das war jetzt der Höhepunkt, also das Maximum, wo es in diese Richtung ging. Aber das Match war irgendwie für mich, aus meiner Perspektive, so ein bisschen von diesen Situationen geprägt auch. Finde ich sehr schade. Ja. Weil ich ihn auch noch anders kenne. Gegen wen geht Naito morgen? Da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken zu gemacht. Also ich finde es halt auch schwer, weil wenn er halt rausfliegt, also Tihani wird so einen Sieg vielleicht nochmal gut tun. Ja, das wäre natürlich ein Babyface gegen Tihani, der als Heel dann weitermachen würde. Das würde passen. Also Shaya und Ahura sehe ich halt, weil die ja beide weiterkommen, logischerweise nicht gegeneinander, bei dir ja dann schon. Keine Ahnung, man könnte natürlich Tihani Soltan bringen. Das ging ja natürlich auch. Für die Zukunft vielleicht auch was aufzubauen, dass Tihani nicht ganz sauber weiterkommt. Da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, was man mit Tierney vorhat. Wenn er Face-Turn, wird es da sicherlich nichts in diese Richtung geben. Er wirkte jetzt heute auch nicht krass heelig. Er wurde zwar ausgebuht, aber er hat jetzt, glaube ich, keine unfaire Aktion gezeigt. In welchem Match war das nochmal, als das Turnblocker weggezogen wurde? War es im ganzen Match? Ich hatte das Gefühl, dass er ein bisschen sehr doof aussah, indem er das angehört hat, wieder hinzuziehen. Dann hat er es doch zugelassen, dass seine Aktion draufgebracht wird. Was ist das Match? Nee, es war doch nicht Bobby Guns, oder? Nee, ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem Match es war. War das im Angels-Alexander-Match? Ich weiß es nicht. Eins der beiden war es auf jeden Fall. Ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Naja, ja. War bei Dieter Schwarz, okay. Dieter Schwarz war das? Okay. Gut, wenn dieser nette Herr aus dem Publikum werde dem nicht widersprechen. Wie gesagt, ich soll mich nicht mit Suzuki anlegen, habe ich nicht vor. Alles gut. Ach, schön, dass ich noch gebraucht werde. Auch mal schön, sowas zu lesen. Ja, ne? Gut, ja. Dann haben wir ja eigentlich unsere Tipps. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, jetzt habt ihr die Chance, sowohl hier ne, unsere Damen und Herren im Chat, also natürlich das Live-Publikum hier vor Ort im Ghana Hotel in Oberhausen. Habt ihr Bock auf morgen? Ich höre Begeisterung, meine Damen und Herren. Ich bin beeindruckt. Aber Fragen höre ich keine mehr. Fragen höre ich keine mehr. Dann ja, ist doch auch eine gute Zeit. Dreiviertel Stündchen schneller. Schnelles Review. War schön, Naito gesehen zu haben, aber ist gut jetzt. Ja, ich würde dem zustimmen. Also morgen raus damit. Dann haben wir vielleicht nochmal ein Tick-Team-Match. Wann liest Julian sein Friseurversprechen vom letzten Jahr ein? Morgen live, aber da weiß er noch nichts von. Da fesseln wir ihn nämlich an den Stuhl und dann rasieren wir ihm den Kopf. Das. Ach, guck mal, da sind wir wieder. Hallöchen, ja, ne? Gut, na, wir wollten eigentlich abmoderieren, aber irgendwie hat sich das Internet verabschiedet. Ja. Ja, also schaltet morgen ein, dann sind wir, ja, ich sag mal in etwa zu einer gleichen Uhrzeit wie heute. Würde ich mal etwas losgehen. Früher vielleicht, aber verlasst euch nicht drauf, damit Julian der Kopf rasiert. Ja, du hast immer noch so einen schönen Spruch mit den Westside Stories, deswegen sage ich an dieser Stelle Tschüss und übergebe nochmal an dich für die letzten Worte. Ja, David, es war mir immer wieder eine Ehre, hier an deiner Seite zu sitzen. Vielen Dank, dass du dir auch heute mal wieder die Zeit genommen hast, mit mir über den schönsten Sport der Welt zu sprechen, über Wrestling. Und ich bin mir sicher, dass wir die nächsten zwei Tage noch ganz viel mehr davon sehen werden, bis zum Abwinken. Und darüber werden wir wieder sprechen, wenn wir uns wiedersehen auf der Westside. Dankeschön, Dankeschön.